Genau, es ist mir sehr ja eine große Freude, ja heute Abend dann quasi zum Finale Magnus Klaue hier begrüßen zu dürfen. Also gut, dass ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Magnus Klaue jetzt groß vorstellen muss, aber ich werde es jetzt irgendwie trotzdem so und so aller Kürze tun. Also er ist für frisch gebackener Doktor der Literaturwissenschaft mit der genau, und mit einer Dissertation, die den Titel trägt, Poetischer Enthusiasmus, Else Lasker Schülers Ästhetik der Kolportage. Also genau, die hat er auch vor 2 Monaten schon hier in Frankfurt vorgestellt. Und also sowohl das Thema als auch natürlich die Bearbeitung. Also das war wirklich sehr spannend und ja, eieranregend. Und ja gut, und er beschäftigt sich vor allem also mit der klassischen kritischen Theorie. Also ich denke bei eigentlich allen wichtigen Namen irgendwie, Walter Benjamin, Adorno, Marcuse und so weiter. Und ja, und zu dem Thema, so hat er halt schon sehr viel Vorträge und Artikel gehalten und die Artikel und für diverse Zeitschriften, Jungle World, Bahamas, konkret geschrieben und für die Jungle World, so arbeitet er auch ja, im Augenblick. Gut, genau der Titel, der Vortrag trägt ja den Titel Abschied von der Geschichtsphilosophie, Adorno, Sartre und die Sehnsucht nach der positiven Freiheit. Gut, und ich will jetzt irgendwie gar nicht so viel jetzt vorwegnehmen, aber ich will doch sozusagen ja aus Perspektive von uns als Veranstaltern sozusagen ja eine kurze Vorbemerkung dazu machen, um vielleicht die Motivation deutlicher zu machen, warum wir überhaupt jetzt diese Veranstaltung, diesen Vortrag gemacht haben und was ja aus unserer Sicht die Relevanz des Themas sein könnte. Ja, also ich denke halt mal, dass Adorno und Sartre aus derselben historischen Situation und also gut, vielleicht nicht derselben, aber doch einer sehr ähnlichen ja antifaschistischen Motivation heraus und auch im ja, Rückgriff auf sehr ähnliche ja auf einen sehr ähnlichen ideengeschichtlichen ja Hintergrund, also Marxismus, Psychoanalyse, Existenzphilosophie, Phänomenologie und Hegel, den Versuch einer viel philosophischen Aktualisierung der kritischen Theorie, also kritische Theorie jetzt im weiteren oder Sinne, versucht haben. Und ja, dass man vielleicht, also vor allem halt ja im Hinblick auf diese eben gemeinschaftliche Motivation heraus, genau, und eben, also dass sie eben halt, ja, also dass eben der Ausgangspunkt, denke ich, für beide die Shoah halt einfach ist, oder so einer der wichtigsten Ausgangspunkte von einer virtuellen Debatte zwischen beiden sprechen kann, also virtuell, weil sie sozusagen nie wirklich stattgefunden hat. Also gut, es gibt ja bei so Adorno durchaus ja Äußerungen zu Sartre, die aber meist sehr polemisch gehalten sind und der gut, also aus sartrianischer Perspektive auch ja durchaus, also teilweise so ein bisschen oberflächlich wirken vielleicht. Und gut, und ich weiß gar nicht, also Sartre kannte, glaube ich, Adorno einfach nicht mal. Oder vielleicht dem Namen nach. Also mir ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Direktzüge gibt. Aber ich denke ja trotzdem, dass man sozusagen von einer virtuellen Debatte sprechen kann und dass die als Spiegel vielleicht genutzt werden kann, um einer heutigen Aktualisierung der kritischen Theorie Klarheit über ihren eigenen historischen Standort zu verschaffen, und eine Überschreitung desselben im Sinne einer produktiven Weiterentwicklung zu ermöglichen. Denn die Fragen nach Freiheit, Geschichte und Engagement, die ja, denke ich, jetzt auch, also ja, in deinem Vortrag wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen werden, sind ja keine bloß fachphilosophisch bedeutsam, sondern zentral für eine Selbstreflexion emanzipatorischer Praxis. Die Kontroverse, eben die virtuelle Kontroverse zwischen Adorno und Sartre, kann so durchaus als klassisch im Sinne eines ein- und wieder zu holenden Bezugspunkts bezeichnet werden. Neben der Geschichte und eben der ja im Titel hier angesprochenen Philosophie derselben, ist das Subjekt als Schlüsselbegriff Adornos und Sartres zu nennen, denke ich. Also ich würde sogar so weit gehen, man kann vielleicht tatsächlich sagen, dass die beiden eigentlich die halt letzten Vertreter oder die letzten großen Vertreter einer Subjektphilosophie im emphatischen Sinne sind. Und genau in dem Sinne können sie sicherlich auch als kritisches Korrektiv oder der Bezug auf sie kann als kritisches Korrektiv zum ja doch ja in der gegenwärtigen Philosophie recht dominanten Tod des Subjekts verstanden werden. Gut. Dabei würde ich es schon belassen, nur noch zwei organisatorische Sachen. Also es wäre vielleicht gut, genau wenn während des Vortrags nicht geraucht wird, weil wir sind ja doch sehr viele. Und wir zeichnen den Vortrag und die Diskussion auch auf und werden das wahrscheinlich veröffentlichen. Also wenn ihr da irgendwas rausgeschnitten haben wollt oder so, von euren Diskussionsbeiträgen, also ich müsste es halt sagen. Welche Tür? Die? Ach so, dann wird es vielleicht zu kalt dann doch, oder? Ja, okay. Ja, kann ich machen. Okay. Ja, gut. Ja, okay, gut, nachdem das jetzt geklärt ist. Ja, genau, das ist sehr gut, genau, das kann ich vielleicht kurz sagen. Also, wir hatten halt ja heute zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal, dass ich es erlebt habe, irgendwie die Ibi Wärme Science Fiction Laserkanone ja im Einsatz. Und ja, genau, deswegen ist es ja heute zu warm und nicht zu kalt. Gut. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich das sagen werde, was man von mir erwartet. Aber ich werde es jetzt trotz dieser Drohung dagegenüber versuchen. Ich habe das, was ich jetzt frei vortragen werde, ist eher eine Vorbereitung, eine Ideen- oder Gedankensammlung für etwas, was vielleicht später daraus mal entsteht. Ich glaube, es dauert etwa eine Stunde, in vier Punkte gegliedert. Der erste, ganz kurz eine historische Kontextualisierung, vielleicht auch ein bisschen schon als Entgegnung auf das, was am Anfang gerade gesagt wurde, über Heidegger in Frankreich. Der zweite Teil heißt die neutralisierte Psychoanalyse, der dritte die neutralisierte Kunst und der vierte positiver Entwurf und negative Teleologie. Ich möchte ausnahmsweise mal, es wird bestimmt danach nicht mehr passieren, etwas persönlicher anfangen, weil mir das jetzt gerade so dazwischen gekommen ist und ich finde das als Anfang oder als Rahmen ganz gut geeignet. Vielleicht wird das am Schluss deutlicher, warum ich mich darauf beziehe. Nämlich möchte ich anfangen mit ein paar Zeilen aus einem Gedicht von Georg Kreisler, der vor kurzem ja gestorben ist und der für mich meiner Schulzeit schon, als ich von Adorno überhaupt noch nichts wusste und ich war ja auch glücklicherweise in keinerlei anarchistischen oder sonstigen Gruppierungen oder so in dieser Zeit. Trotzdem für mich irgendwie im Nachhinein würde ich das zumindest sagen, irgendwie ohne dass ich das natürlich ahnen konnte, ein Begriff oder eine Vorstellung von dem erzeugt hat, was dann später bei der Lektüre von Adorno irgendwie mir viel, also mich viel intensiver beschäftigt hat. Und das ist aus dem kleinen Gedicht Weder noch, aus dem Album Literarisches und Nicht-Arisches heißt das. Das ist eins von diesen jüdischen Liedern. Eines der schönsten Lieder eigentlich in deutscher Sprache fast. Wo er, ein ganz kurzes Lied, wo er die in verschiedenen Variationen die Frage, ob sozusagen die Existenz als heimatloser, vereinzelter produktiv oder negativ ist, schön oder schlecht, eben immer mit weder noch beantwortet. Und am Ende von diesem Gedicht heißt es, man muss nur denken, na, was schadet schon das Wandern, und man darf weder sich noch anderen Leuten grollen, denn man muss wissen, was, man ist ganz so wie die anderen, auch wenn die anderen gerade das nicht wissen wollen. Und mir scheint, dass der existenziell, dass eben das, also genau das Bedürfnis, nicht wissen zu wollen, dass man so ist wie die anderen, also dass man gerade in seiner Vereinzelung oder vermeintlichen Besonderheit eben auch wie die anderen ist, also dass knapp gesagt alle anders und alle gleich sind, dass genau die Abwehr dieser Erkenntnis ein wesentlicher Impuls ist für das existenzialistische Bedürfnis, das eben seine Vorgeschichte hat in der heideggerschen Existenzialontologie und ihrer Popularität. Denn dem Existenzialismus in allen verschiedenen Spielarten geht es auf die eine oder andere Weise darum, den Individuen sozusagen das Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich einzureden, dass sie gerade in dem, wie sie schlecht allgemein sind, eben auch irgendwie was Besonderes sind, sozusagen es zu befähigen, im Vollzug des schlechten Allgemeinen gleichzeitig sich aufzuspreizen als eben gerade in diesem Allgemeinen unverwechselbar. Und unter diesem Gesichtspunkt, gerade unter diesem Aspekt, könnte man tatsächlich den Nationalsozialismus als praktisch werden der heideggerschen Existenzialontologie bezeichnen, denn im Nationalsozialismus, für den Nationalsozialismus war ja gerade das eben charakteristisch, nicht nur, wie das oft dann so gesagt wird, wenn von der Vermassung oder dem nationalsozialistischen Kollektivierungswahn oder was weiß ich gesprochen wird, nicht nur, dass alle gleich gemacht werden, alle verschmolzen werden zu einer Masse, sondern dass in dem individuellen Vollzug dieses Identischwerdens mit der Volksgemeinschaft jeder Einzelne sich als unverwechselbar und besonders gerieren und seinen ganz eigenen individuellen Größenwahn ausleben konnte. Also beides, losgelassene, im schlechtesten Sinne losgelassene Willkür, subjektivistische Hybris und Kollektivismus, Verschmelzung mit der Masse. Und genau auf das zielt die Existenzialontologie Heideggers, und in diesem Sinn ist der Nationalsozialismus sozusagen das in die Praxis setzen dieses Konzepts. Da nun nach 1945 relativ schnell, wenn auch vielleicht nicht bekannt, doch irgendwie erkennbar wurde, dass eben genau dieser praktische Bezug besteht zwischen Heideggers, nicht nur Heideggers Handeln, bei dem das ohnehin offensichtlich war, sondern zwischen Heideggers Denken und dem Nationalsozialismus, haben diejenigen, also diejenigen so der deutschen Intelligenz, die das relativ schnell wahrgenommen haben, dafür sensibilisiert waren und sozusagen einen Schlussstrich darunter ziehen, irgendeinen Neubeginn setzen wollen, dieses existenzial-ontologische Bedürfnis sozusagen nicht mehr unmittelbar in Rekurs auf Heidegger sich erfüllen können, sondern mussten den Umweg über Frankreich nehmen. Und das ist nun der erste Punkt. Denn es entstehen in Frankreich nach 1945 relativ schnell zwei sehr verschiedene und einander entgegengesetzte Traditionen, die aber auf wieder verschiedene, aber trotzdem auch ähnliche Weise an Heidegger anknüpfen: der Strukturalismus, später dann der Poststrukturalismus und der Existenzialismus. Die Kritik am strukturalistischen, poststrukturalistischen Denken als einer Nachfolge oder Beerbung oder postfaschistischen Renovierung der heideggerschen Existenzialontologie ist in vielfacher Hinsicht schon versucht und geleistet worden, zuletzt in diesem Sammelband im Saira Verlag, der Gegenaufklärung heißt. Wie sich das jetzt zu der Beerbung des heideggerschen Denkens im Existenzialismus bei Sartre, Camus und so weiter verhält, das darüber ist aber relativ wenig bisher gesagt und gearbeitet worden, sondern es gibt eher den Versuch, und das setzt eigentlich Tendenzen fort, die es schon relativ früh so seit den 50er Jahren auch in Deutschland gab, den sartreschen Existenzialismus sozusagen als wirklich linke, aktivistische Variante des Existenzialismus zu verstehen und von diesem problematischen Erbe weitgehend loszulösen. Wenn man sich aber mal mit den verschiedenen Formen der Anknüpfung an Heidegger, gerade auch unter dezidiert sich antifaschistisch verstehenden oder auch wirklich antifaschistischen Denkern anschaut, dann kommt einem schnell der Verdacht, dass das so einfach nicht ist mit der Bewältigung dieses Erbes. Nicht, also dass man braucht sich nur Hannah Arendt, Günther Anders oder auch Marcuse unter diesem Aspekt mal anzugucken. Marcuse war ja auch sozusagen Existenzialist in seiner Frühzeit, um zu sehen, dass die problematischen Aspekte da, etwa der Technikbegriff bei Günther Anders, an dem könnte man das gut zeigen, aber auch etwa bei Hannah Arendts Studie Vita Activa und diesem Begriff dieser merkwürdigen Kritik der Arbeit, die sie da übt und so, dass selbst diese Autoren, die wirklich sich sehr dezidiert gegen Heidegger geäußert haben und in dieser Hinsicht also sozusagen natürlich über keinen Zweifel erhaben sind, in ihrer Denkform immer noch Elemente der Existenzialontologie mitschleppen und das in gewisser Weise die gedankliche Konstruktion an vielen Stellen dann eben dadurch auch in gewisser Weise korrumpiert wird, fragwürdig wird. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass man auch bei Sartre mal genauer hinsehen müsste, welche Kontinuitäten es da gibt und ob diese Loslösung des sartreschen Existenzialismus von Heidegger und seiner sozusagen der Versuch, ihn so der Linken zuzuschlagen, wirklich so funktioniert. Noch ein paar Worte zu dieser Frühzeit, also zu dieser Opposition, die sich in den 60er Jahren auch dann herausgebildet hat von Strukturalismus und Existenzialismus. Und das vielleicht auch als Überleitung zu dem, was man meiner Ansicht nach aus der Perspektive der kritischen Theorie gegen den Existenzialismus einbinden könnte. Man müsste sich mal überlegen, ob diese sozusagen polemische Selbstbezeichnung der Strukturalisten als Antihumanisten in den 60er Jahren, die haben sich ja selbst so genannt, und gerade das richtete sich ja gegen Sartre, nicht bei aller Problematik, die dann daraus entstanden ist, also der Poststrukturalismus ist da in vieler Hinsicht ja noch viel schlimmer als der Strukturalismus, insofern zumindest ihre Berechtigung hatte, als diese Selbstbezeichnung als Antihumanisten darauf reagiert, dass der Begriff des Humanismus, den Sartre für sich hier emphatischen Anspruch nimmt, in dieser Zeit sozusagen in seiner Substanz schon sehr stark angegriffen und erodiert ist, vorsichtig gesagt, um nicht zu sagen, eigentlich längst zu einer leeren Phrase geworden ist, mit dem sozusagen nur noch etwas beschworen wird, was in der Empirie überhaupt kaum noch auffindbar ist. Und genau gegen dieses falsche existenzialistische Pathos des Humanismus richten sich etwa auch diese Passagen in Adornos Jargon der Eigentlichkeit, wo er gegen die Phrase von dem Menschen, der Menschlichkeit, der Forderung nach Menschlichsein und so weiter polemisiert. Und es scheint mir bei Sartre ein problematisches Erbe sozusagen der ideologischen Beschwörung dieses Begriffs zu sein, die irgendwie in gewisser Weise ersetzt, was damit gemeint ist und was konkret eigentlich erst realisiert werden müsste, die eigentlich zurückgeht fast bis auf, also Schiller würde ich sagen, wo das schon anfängt, und das finden sich ja auch in Sartres Dramen, die man in gewisser Weise auch als klassizistisch bezeichnen könnte, da gewisse Ähnlichkeiten. Und die ganze bürgerliche Tradition hindurch, so seit Schiller, lässt sich das zeigen, dass dieser Begriff des Humanismus sozusagen immer abstrakter wird, immer weniger zurückgebunden wird an das, was er in der frühen Aufklärung und in der Renaissance noch bedeutet hat, nämlich sozusagen als eine Forderung, die empirischen Menschen allererst realisieren sollten, sozusagen abstrakt beschworen wird als etwas, was irgendwie immer schon da ist. Und genau gegen diesen Idealismus, also gegen diese idealistische Starre des Begriffs des Humanismus, richtet sich natürlich auch diese Selbstbezeichnung der Strukturalisten als Antihumanisten, Nur, dass das bei denen dann sehr schnell eine affirmative Wendung kriegt, sozusagen zur Verteidigung wird der bloßen Strukturen der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Individuen, die sozusagen nur deren Effekte seien. Trotzdem darf man nicht ganz übersehen, dass, sofern das nicht affirmativ, also apologetisch formuliert wird, das natürlich als eine kritische Diagnose, einfach als eine Feststellung über empirische Gegebenheiten richtig ist. Und dass in dieser Zeit eben beim Strukturalismus das Wort Humanismus sozusagen zu einem Schimpfwort wird, ist auch eine Reaktion auf diese Hypostasierung des Begriffs des Humanismus im Existenzialismus. Und das hat auch damit zu tun, also dass diese Hypostasierung des Begriffs des Menschen, dass Sartre und die kritische Theorie, um das vielleicht da mal anzuschließen, meiner Ansicht nach tatsächlich verschiedene Ausgangspunkte haben. Die kritische Theorie ist in dieser Zeit, man muss sich da nun mal so manche Bücher aus der französischen Diskussion aus den 60er Jahren angucken, interessanterweise oft ungerechtfertigterweise in eine Nähe gerückt worden zum Strukturalismus. Also die negative Dialektik, die Adorno-Horkheimersche Variante der kritischen Theorie, wurde von den französischen Gegnern des Strukturalismus zum Teil selbst als nihilistisch, antihumanistisch kritisiert, weil sie eben sozusagen sozusagen die Freiheit des Individuellen gar nicht mehr denken kann und immer vom schlechten Allgemeinen, der abstrakten Negativität ausgeht. Und so falsch das ist, das gleichzusetzen, ist es insofern wieder richtig, weil eben tatsächlich die kritische Theorie in einem emphatischen Sinn, den man verteidigen müsste, meiner Ansicht nach, einen anderen Ausgangspunkt hat als der Existenzialismus Sartres, der seinen Ursprung hat in der Résistance, also eigentlich im antifaschistischen Widerstand. Das könnte man auch noch ein bisschen problematisieren in Bezug auf Sartre, inwiefern das so man das überhaupt so sagen kann. Auf jeden Fall sozusagen ist das, wenn man das so ein bisschen herunterbrechen möchte auf seine empirischen, historischen Entstehungsbedingungen, eine Philosophie der Résistance und eben nicht eine Philosophie, die von Beginn an sich begründet in der Reflexion auf die Shoah oder das Exil. Nicht also während die Dialektik der Aufklärung ihren Ursprung hat in der Erfahrung des Exils und der Judenvernichtung, wird das bei Sartre sozusagen nachgeholt in den Überlegungen zur Judenfrage und versucht einzuholen, aber der Ursprung der Philosophie ist einer des Widerstandskampfes, was dann auch dazu führt, dass, darauf komme ich vielleicht später noch, dass bei Sartre so gewisse Tendenzen zu so einer Art Partisanentum gibt oder so, die auf eine erstaunliche Weise dann auch wieder zweideutig werden. Also man braucht sich zum Beispiel nur mal so Literatur aus der damaligen Zeit, aus dem Umfeld der französischen Résistance anzusehen, etwa ein Buch, was jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, Die Geheimnisse von Paris heißt das, glaube ich, von einem Jonnet, einem Journalisten, der in der Resistance gekämpft hat und da seine Kampferlebnisse berichtet. Und das liest sich tatsächlich, also obwohl das natürlich sozusagen weltanschaulich antifaschistisch ist in der ganzen Form der Darstellung, in dem Fetischismus von Männlichkeit, von Einzelkämpfertum, von heroischen Widerstandshandlungen und so zum Teil. Da besteht eine frappierende Ähnlichkeit auf der Ebene der Metaphorik und Rhetorik so zu Ernst Jünger Texten. Also dass sozusagen es gibt da einen Fetischismus des Kampfes, der, obwohl er natürlich gegen ganz was anderes sich richtet und man das nicht inhaltlich gleichsetzen kann, sich tatsächlich in der Form ganz ähnlich liest. Und das hat mit dieser Verherrlichung des Partisanentums, mit diesem gewissen Heroismus zu tun, der im Existenzialismus der Resistance eine gewisse Rolle spielt einfach. Und das scheint mir von vornherein eigentlich auch nicht möglich zu machen, das auf der gleichen Ebene zu behandeln wie die Dialektik der Aufklärung die eben mit diesem Bild der Flaschenpost, was ja dann immer wieder mal vorkommt, auch bei Adorno, schon von vornherein eine ganz andere Position von Autorschaft reklamiert, sozusagen nicht den unmittelbaren Kampf, sondern damit wird ja schon reflektiert, dass da jemand oder eine Gruppe adressiert wird, von der man überhaupt nicht weiß, ob das die Person, die Adressaten je erreicht, und dass die Schreibposition von vornherein eben nicht eine taktische des Kampfes ist, sondern eigentlich eine aus der zwangsweisen Isolation heraus. Und eine ohne Bewusstsein, ohne, ja, zumindest ohne Sicherheit darüber, was in der Zukunft kommen wird. Diese verschiedenen Ausgangspunkte färben dann meiner Ansicht nach auch, und das betrifft jetzt den zweiten Punkt, die ab auf die Reflexion über Antisemitismus. Wenn man mal die Elemente des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung und Sartres Überlegungen zur Judenfrage miteinander vergleicht, dann kommt man relativ schnell darauf, dass da tatsächlich natürlich evidente Ähnlichkeiten bestehen, etwa in der diese Gedankenfigur, dass Antisemitismus substanziell gar nichts mit den empirischen Juden zu tun hat oder jedenfalls nichts Wesentliches, sondern sozusagen mit einer Stereotypenbildung, die sich tendenziell zu einem paranoiden Schema verselbstständigt, also diese ganze Konstruktion der pathischen Projektion und was damit zusammenhängt, wird sozusagen phänomenologisch auch bei Sartre in der Studie zur Judenfrage sehr genau beschrieben. Und die Formen der Stigmatisierung und so weiter, auch die Unterschiede zu etwa rassistischer Stigmatisierung, all das also dazu finden sich bei Sartre ebenfalls immer Überlegungen. Bloß der Eindruck, der sich zumindest bei mir immer eingestellt hat, dass sozusagen dieser Text eigentlich vieles enthält, was dann in den Elementen zum Antisemitismus in gewisser Weise erst erklärt wird, scheint sich mir daraus herzuleiten, dass eben eine Dimension, die für die Dialektik der Aufklärung ganz essentiell ist, bei Sartre gewissermaßen überhaupt gar nicht vorkommt, nämlich die Psychoanalyse. Nun ist es ja nicht so, dass Sartre die Psychoanalyse nicht gekannt hätte oder so. Man könnte sich ja vieles sagen, etwa über in Verbindung mit der Flaubert-Studie oder überhaupt seinen anderen Schriften zur Literatur, wo in gewisser Weise die Psychoanalyse eine Rolle spielt. Aber die zentrale These, die auch immer herangezogen wird, um die Bedeutung dieser Schrift von Sartre herauszustellen, nämlich dass Antisemitismus sozusagen eine Entscheidung ist, nicht, dass der Antisemit sich dazu entscheidet und deswegen Verantwortung trägt dafür, kann, denke ich, das möchte ich jetzt kurz versuchen zu erklären, überhaupt nur möglich, nur so behauptet werden, wenn man im Grunde genommen sozusagen die Einsichten der Psychoanalyse in die antisemitische Charakterstruktur, auch die für die Dialektik der Aufklärung so entscheidend sind, eigentlich nur oberflächlich wahrnimmt. Mir scheint, dass diese Begeisterung für diese These, dass sozusagen Antisemitismus auch Resultat einer Entscheidung ist, die ja so jetzt auch nicht falsch ist, irgendwie daher rührt, dass das es scheinbar ermöglicht, sozusagen individuelle Verantwortung zuzuschreiben. Also den Individuen, die so handeln, denken, agieren, vorzurechnen, dass sie auch dafür verantwortlich sind, dass sie nicht exkulpierbar sind. Und das ist natürlich alles richtig. Also nicht nur auf einer juristischen, sondern auch auf einer moralischen Ebene. Trotzdem bleibt das in gewisser Weise eine Oberflächenbeschreibung, wenn man nicht diese Triebdynamik, die ganze alles, was man sozusagen als Logik der Massenpsychologie bezeichnen könnte und was in der Dialektik der Aufklärung darüber gesagt wird, mit heranzieht. Das bleibt sozusagen auf einer Ebene von der Bewusstseinsphilosophie. Das wird als eine Entscheidung begriffen, für die derjenige verantwortlich gemacht wird, der sie trifft. Aber es wird das wirklich Teuflische und Gefährliche am Antisemitismus, worauf gerade die Elemente des Antisemitismus eben mit dem Begriff der pathischen Projektion zielen, nämlich dass es sozusagen eine Entscheidung dafür ist, sich nicht mehr verantwortlich gemacht werden zu wollen für die Entscheidung, Und das, was ich, das genau eine Entscheidung ist zu dem, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, als Verschmelzung von, als Verbindung von einerseits der Verschmelzung mit dem Kollektiv, mit der Volksgemeinschaft und andererseits dem Bekenntnis zur losgelassenen, verantwortungslosen Willkür. Also das genau, warum das attraktiv ist, welche Charaktere das anspricht, welche wie strukturierte Individuen für sowas anfällig sind, das kann man eben, denke ich, mit dieser Konzeption der Entscheidung zumindest alleine nicht fassen. Und das scheint mir scheint mir diese Vorstellung so einer Bewusstseinspsychologie zu folgen, die nicht falsch ist, aber die diese tiefen Dimensionen, von der die Dialektik der Aufklärung gerade ausgeht, nicht erfassen kann. Und das liegt eben daran, dass dieser ganze Existenzialismus der Psychoanalyse sozusagen seiner Denkform nach ziemlich fremd ist. Nicht? Es gibt ja immer auch, das wird ja öfter dann auch zitiert, diese Äußerungen von Sartre, dass es eigentlich kein Unbewusstes gibt oder dass das keine Rolle spielt. Und man kann natürlich versuchen, das beides irgendwie miteinander zu vermitteln. Und es gibt auch von Sartre selbst Versuche in der Richtung irgendwie, aber eben eher in den literaturtheoretischen Schriften, soweit ich das sehe. Trotzdem scheint mir sozusagen einfach die Begrifflichkeit von Entscheidung, Entwurf, Situation und so weiter ein Subjektkonzept zu implizieren, was also sowas wie ein Verhältnis von Über-Ich und Es, wie ein Begriff des Unbewussten und so weiter, eigentlich nicht wirklich denken lässt. Und das Subjekt, das bei Sartre figuriert und meiner Ansicht nach hypostasiert wird, auch ist eben, lässt sich nicht so, auch nicht so ohne weiteres mit diesem Begriff des Ich bei Freud als Vermittlungsinstanz zwischen diesen beiden Sphären und als einer sehr labilen Instanz zusammenbringen. Und aus diesen unterschiedlichen Bezügen zur Psychoanalyse, die eben tatsächlich für die kritische Theorie scheint mir also mindestens so substanziell ist wie der historische Materialismus, wahrscheinlich sogar noch viel wesentlicher, und ohne einen Begriff ohne einen psychoanalytischen Begriff des Ich und ohne einen Begriff von Triebstruktur lässt sich so diese Dimension, um die es in den Elementen des Antisemitismus gerade geht, und die also die überhaupt erklärbar macht, dass sowas wie ein kollektiver Massenwahn in dieser Art, wie ich das am Anfang skizziert habe, überhaupt möglich wird, sich meiner Ansicht nach nicht wirklich erfassen. Und das deutet schon an, und das ist, glaube ich, einer der Gründe für diese Begeisterung, die nicht nur jetzt auftaucht, sondern die es immer mal wieder in Wellen so gegeben hat für den Existenzialismus, auch seitens der linken Gruppierung. Das scheint mir damit zu tun zu haben, dass der Existenzialismus scheinbar ein unproblematisches Konzept von einem handlungsmächtigen Subjekt irgendwie einem zur Verfügung stellt, das in irgendeiner Weise vermittelbar zu sein scheint mit unmittelbarer gesellschaftlicher Praxis, wie auch immer die aussehen soll dann im Einzelnen. Während die kritische Theorie tatsächlich, aber das sollte man eben, denke ich, nicht zum Vorwurf machen, sondern gerade verteidigen, eben mit dieser Vorstellung gerade wesentlich mehr Probleme hat. Und mehr Probleme damit hat, nicht etwa, weil sie das nicht wichtig nimmt, sondern gerade, weil sie es sehr wichtig nimmt. Und gerade, weil der Begriff des Individuums von der kritischen Theorie in einer Vehemenz, wie man sie nirgends sonst findet, verteidigt wird, wird der Begriff des Individuums und der Handlungsmächtigkeit und allem, was damit zu tun hat, eben auch besonders problematisch. Eine andere Ebene, auf der man Sartre und Adorno entgegenstellen könnte, ist die, und das hat in gewisser Weise auch mit der Subjektkonzeption und dem Bezug zur Psychoanalyse zu tun, ist der Rang, der Stellenwert der Kunst, ästhetische Produktion im weitesten Sinne bei beiden einnimmt. Und um sich das klar zu machen, ist es, glaube ich, besser, jetzt nicht sich anzuschauen, was beide über Kunst sagen. Das könnte man auch machen. Ein interessanter Ausgangspunkt dafür wäre meines Erachtens, darüber sage ich jetzt aber nichts weiter, die Frage, welche Rolle Musik bei beiden spielt. Ich glaube, daran könnte man unglaublich viel aufschließen, nämlich bei Sartre überhaupt keine, während bei Adorno sozusagen die Beschäftigung mit Musik in gewisser Weise die Keimzelle ist für die gesamte ästhetische Theorie. Aber das sozusagen wirklich nur in Klammern. Ich möchte mich auf etwas irgendwie Handhabbareres konzentrieren und auch nur skizzenhaft, aber ich glaube, man kann da ganz gut dann drüber reden. Die Beckets Dramen mal vergleichen mit den Dramen des sogenannten absurden Theaters, und zwar gerade unter dem Aspekt des Begriffs der Absurdität. Adornos Versuch, das Endspiel zu verstehen, lässt sich in mancherlei Hinsicht auch lesen, und das ist vielleicht in Bezug auf Sartre interessanter als der Engagement-Aufsatz, als ein Versuch, einen Begriff der Absurdität zu erarbeiten, eben anhand dieses Beckett-Stücks, der sich eigentlich lesen lässt als ein polemischer Gegenbegriff zur Hypostase des Absurden, etwa bei Camus, aber auch bei Sartre und in der existenzialistischen Dramatik. Das ist zwar in diesem Text bei Adorno gar nicht richtig ausgeführt, aber ich denke, das könnte man tatsächlich sozusagen den ganzen Essay hindurch versuchen nachzukonstruieren, dass da gezeigt wird, und es gibt auch Äußerungen von Beckett, die in diese Richtung deuten, das ist überhaupt, finde ich, ein ausgesprochen plausibler Gedanke, so literaturgeschichtlich, dass tatsächlich diese Dramatik des Absurden bei Beckett eigentlich ein Gegenentwurf ist zum Konzept der Absurdität in der Dramenproduktion des Existenzialismus. Insofern als im Existenzialismus, exemplarisch bei Camus, eben der Begriff der Absurdität sinnstiftend ist, nicht? Sozusagen der Begriff der Absurdität ist gerade in seiner Totalität sozusagen Ausgangspunkt für das, was dann dem Individuum zugemutet wird, für diese Vorstellung vom emphatischen Selbstentwurf und so weiter, der eben in gewisser Weise der Erfahrung der Absurdität auch trotzt. Also eigentlich ist der Begriff der Absurdität ein Modus der Sinnstiftung und nicht eine Artikulation von Sinnlehre. Und genau gegen sowas scheint sich mir also gerade dann auch das Endspiel zu richten. Das könnte man an manchen Stellen des Stücks auch ganz konkret zeigen. Also vielleicht am offensichtlichsten scheint mir das bei diesem Motiv zu sein, was sich öfter wiederholt, dass und auch am Ende des Stücks steht, nämlich diese sozusagen paradoxe Handlung oder performative Selbstwiderspruch der Figur des Kloff, der am Ende des Stücks dann eben, oder es wiederholt sich, das sagt er öfter, dann sagt, ich gehe jetzt, also er verkündet, dass er geht, dass er ihn verlässt, und dann folgt immer die Regieanweisung, er rührt sich nicht von der Stelle. Und also das scheint mir sozusagen fast der prägnanteste Moment in diesem Stück zu sein, wo das, was der Existenzialismus als Entscheidung bezeichnet, eigentlich ad absurdum geführt und parodiert wird, also dass sozusagen diese Entscheidung zum Aufbruch, sich neu zu entwerfen, das hinter sich zu lassen, worin man gefangen ist, dass auf die nichts folgt, oder beziehungsweise man kann es auch so verstehen, dass der Vollzug dieser Entscheidung im Grunde genommen immer nur ein auf der Stelle treten ist. Und diese Grundsituation findet sich in den Texten von Beckett immer wieder, in Warten auf Godot ist das ja ganz genauso, dass da eigentlich gezeigt wird, dass dieses Emphatische sich neu entwerfen, dass sozusagen diese Emphase der Selbstkonstitution, die für den Existenzialismus ja entscheidend ist, überhaupt nicht zu nichts führt, dass sozusagen die Subjekte, die das für sich in Anspruch nehmen, dass in dem Moment, wo sie es scheinbar vollziehen, eben auch wieder dementieren. Aber es gibt auch noch andere Aspekte, unter denen man diese Texte vergleichen, unter denen man das Endspiel mit Sartres Dramen, vielleicht am ehesten mit Huis Clos, geschlossene Gesellschaft, vergleichen könnte. Denn das ist ja so ähnlich wie das Beckett-Stück, sozusagen eine künstliche Konstruktion, wo durch einen gedanklichen Entwurf verschiedene Menschen zusammengesperrt werden auf einen Raum, den sie nicht verlassen können. Es gibt in beiden Stücken diese Problematik des Bezugs zur Außenwelt. Beide halten sich in gewisser Weise sehr streng an die drei Einheiten und an so bestimmte klassische Formenstrukturen des Dramas. Aber Sartres Text bleibt eben in gewisser Weise, wenn auch nicht im politischen Sinn, aber dann eben in einer Art, im weitesten Sinn, im ontologischen Sinn, ein Thesenstück, wo die Figuren, wo etwas an den Figuren vorgeführt wird, ohne dass das, was an ihnen vorgeführt wird, sich sozusagen auf die Konstruktion der Figuren selber auswirkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass in diesen sartrischen Dramen Subjektivität nicht problematisiert würde oder so, aber sie wird eben sozusagen als Thema problematisiert. Die Problematisierung in Fragestellung von Subjektivität, von Individualität vor allem, wirkt sich insofern nicht auf die Form aus, als dass immer noch ganz traditionelle Figurenkonzeptionen sind, die sich im Grunde genommen also da tatsächlich eigentlich vom klassizistischen Drama irgendwie kaum unterscheiden. Nicht? Also im schlechtesten Sinn sind in Sartres Dramen die Figuren in ähnlicher Weise wie bei Schiller irgendwie Allegorien von irgendwelchen gedanklichen Konstruktionen. Und die Formgestalt der Texte wird nicht mal annähernd in der Weise wie bei Beckett sozusagen zerrüttet durch die Diagnose, die den Figuren attestiert wird. Und genau das ist ja das, was Adorno im Versuch, das Endspiel zu verstehen, zu zeigen versucht und was überhaupt ganz emphatisch wichtig ist für Adornos, auch Adornos emphatischen Begriff von Engagement, dass hier nicht sozusagen Engagement Inhalt ist, These des Stücks, dass da nicht an irgendwas appelliert wird oder so, sondern dass sozusagen der politische Gehalt des Textes, der diagnostische Gehalt auf der Ebene der Form selber zu suchen ist, also eben darin, dass da scheinbar traditionelle Figurenkonzeptionen aufgerufen werden, die Figuren aber ausgehöhlt werden, dass Formstrukturen, die man aus dem klassischen Drama kennt, permanent dementiert werden, etwa die Teichoskopie, nicht? Also dieser Botenbericht aus dem antiken Drama, wo dann immer einer sozusagen über die Mauer guckt und dann berichtet, was da passiert. Das wird etwa auch, das ist so ein Beispiel, nicht? Das wird im Endspiel mit diesem aus dem Fenster schauen eigentlich ad absurdum geführt, wo der dem Hamm immer erzählen muss, was da draußen passiert und es passiert aber irgendwie nichts Besonderes und es ist nicht ganz klar und das ist alles grau. Und da kommt dann diese wunderschöne Dialogzeile vor, wo er am Fenster steht und ihn dann fragt, was interessiert dich denn, etwas Besonderes oder bloß alles? Das könnte man auch in gewisser Weise auf die Emphase sozusagen auch der Totalität und so in gewissen existenzialistischen Denkformen beziehen. Also es gibt eben, weil das versucht der Adorno gerade in diesem Text zu zeigen, dass eben Beckett, obwohl er rein formalistisch betrachtet, die Gattungskonvention einhält und dieses Stück wesentlich, also rein von der Form her, weniger innovativ zu sein scheint als andere Sachen, die damals schon entstanden sind, die etwa mit filmischen Effekten arbeiten, mit Schnitttechniken und so weiter. Dass aber diese Form, die Beckett übernimmt, eben von innen her ausgehöhlt wird und dass das, was Adorno hat als Diagnose, ne, in dem Stück erkennt und Pathogenese des Subjekts nennt, eben sozusagen in der Formgestalt selbst artikuliert wird und nicht behauptet wird oder an den Figuren vorgeführt wird. Und genau darin scheint mir ein essentieller Unterschied in der ästhetischen Produktion auch von Sartre zu sein, mit gewissen Ausnahmen. Also es gibt etwa diese Autobiografie, wenn man das so nennen kann, Les Mots von Sartre, wo solche Fragen auf einer ganz anderen Ebene behandelt werden, die mir sehr interessant in dem Zusammenhang zu sein scheinen. Aber die Dramen, an denen lässt sich, finde ich, sehr deutlich zeigen, dass für Sartre und auf einer platteren Weise als etwa für Brecht oder so, wo er für das Verständnis von politischem Aktivismus und so gerade auch die Form der Texte eine wichtige Rolle spielt, Sprache, Darstellungsweisen sozusagen eigentlich rein instrumentell funktionieren. Die Figuren werden als Allegorien oder Repräsentanten von Gedanken oder Haltungen vorgeführt. In We Close das ist ja ganz offensichtlich. Die Figuren sind sozusagen Haltungen, ne? Und nur als Haltungen sind sie Charaktere. Und deswegen sind gerade diese Gedankenexperimente, etwa auch Les Jeux sans fait, das, was ja bei Sartre immer wieder mal vorkommt, sozusagen der Versuch, so gedankliche Konstruktionen zu entwerfen, Möglichkeiten durchzuspielen und so in gewisser Weise immer schon, das sagt der Titel Les Jeux sans fait irgendwie unfreiwillig auch, eigentlich immer schon entschieden, weil es eben eine Konstruktion bleibt und weil die Konstruktion nicht aus der Arbeit am Material gewonnen wird, sondern das Material sozusagen zugerichtet wird für die Konstruktion. Das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt, ein Grund auch dafür zu sein, warum Adorno sich auf einer gewissen Ebene tatsächlich für Sartre auch nicht interessiert hat. Das kann sein, dass das zu einseitigen Beurteilungen geführt hat, aber mir scheint das, wenn man von der Frage aus, von der Überlegung ausgeht, dass sowas wie ästhetische, wie Engagement sich in der Sphäre des Ästhetischen eben in der Formgestalt der Texte niederschlägt, irgendwie durchaus legitim zu sein. Also deswegen hat sich, in gewisser Weise könnte man vielleicht Adornos Interesse an Beckett als eine vielleicht auch gar nicht bewusste, aber doch irgendwie nachvollziehbare und eine nachvollziehbare Antwort auf indirekte Weise auf den Existenzialismus auch verstehen. Das könnte man zumindest mal versuchen, dieser Frage weiter nachzugehen. Dann würde man vielleicht ein bisschen mehr herausfinden als in den Stellen, wo er sich explizit zu Sartre äußert. Jetzt komme ich zum vierten Punkt, der hat auch in gewisser Weise unmittelbar damit zu tun. Nämlich zu dem Vorwurf, der nun eben verstärkt nicht mehr so aus strukturalistischer Sicht, sondern also sozusagen polemisch erhoben wird gegen Adorno, indem man die kritische Theorie der irgendwie Affinitäten zum Strukturalismus unterstellt, sondern eher aus einer Perspektive der Beschäftigung mit der Shoah, nämlich dass diese Konstruktion der negativen Dialektik überhaupt die Geschichtsphilosophie, die der Dialektik der Aufklärung zugrunde liegt, sozusagen kein von vornherein dem Individuum keinen Spielraum mehr lässt, dass da sich auf dieser Basis zwischen Tätern und Opfern gar nicht mehr unterscheiden lässt. Das ist exemplarisch formuliert worden, das greift Gerhard Scheidt eben auch in seinem neuen Buch sehr stark auf, von Jean Améry in diesem polemisch gegen Adorno gewendeten Begriff vom Jargon der Dialektik, nicht, worin die, was aber im Grunde genommen durchaus korrespondiert mit dem Vorwurf, dass das in gewisser Weise so ein Strukturalismus ist, dass dann Primat der gesellschaftlichen Struktur behauptet wird und demgegenüber das Einzelne sozusagen gar nicht mehr in den Blick kommt. Das kann man aus der Perspektive, aus der Améry schreibt, natürlich jetzt nicht leugnen oder so, denn bei Améry geht es genau in dem ganzen Werk darum, dass die individuelle Erfahrung faschistischer Gewalt als Leiberfahrung nicht einholbar ist in solchen Formen, und das stimmt ja sicher auch, bloß mir scheint es wichtiger zu sein, dass das eigentlich gegen die kritische Theorie überhaupt gar nichts aussagt, sondern dass demgegenüber die kritische Theorie, insbesondere die negative Dialektik, eher einen unüberbrückbaren Hiatus behauptet, und das scheint mir absolut plausibel auch zu sein, zwischen dieser Ebene der Empirie, der praktischen Moral auch, und der Ebene der Theoriebildung und der Geschichtsphilosophie. Und deswegen ist sozusagen diese vielbehauptete Negativität und Schwärze der negativen Dialektik natürlich immer ein Plädoyer für das Individuum und die individuelle Erfahrung, in dem gerade darauf beharrt wird, dass diese faktisch, also sozusagen vom Geschichtsverlauf selbst, liquidiert worden sei. Also es gibt bei Adorno im gesamten Werk ja den Versuch, dass beides auch nicht, es gibt auch Äußerungen von Adorno in Vorträgen und Interviews und so weiter zu diesem Thema. Es gibt auch in den jetzt edierten Vorträgen hin und wieder Bemerkungen zu Améry, wo Randbemerkungen nur und nur sehr wenige, wo er eigentlich immer nur sagt, dass man sich damit unbedingt weiter beschäftigen müsste und so, die alle deutlich machen, dass er sich dieses Widerspruchs durchaus bewusst war, dass es aber bei Adorno tatsächlich eine Kluft gibt zwischen dem, was man so etwas schal und primitiv als Intervention heute wahrscheinlich bezeichnen würde, also zwischen der Art und Weise, wie er konkret auf bestimmte gesellschaftliche Situationen reagiert, Partei ergreift, und zwischen der Ebene der geschichtsphilosophischen Reflexion, die er aber eben nicht preisgeben möchte, weil gerade in ihr sozusagen die objektive Irrelevanz, die objektive Liquidation des Individuums artikuliert werden kann, die sozusagen auf dieser Ebene der Praxis, an die man auf der Ebene des praktischen Handelns natürlich nie glauben darf. Also es gibt hier sozusagen viel stärkeres Bewusstsein für diese ständige Schizophrenie, dass man im praktischen politischen Handeln an Individuen appelliert, dem Bewusstsein zum Trotz und gerade in diesem Bewusstsein, dass auf der Ebene des historischen Prozesses diese Individuen also diese Individuen sozusagen eigentlich schon liquidiert sind und annulliert sind. Und diese Paradoxie wird eigentlich in der Dialektik der Aufklärung und auch in der negativen Dialektik noch ausbuchstabiert. Und eigentlich kann man diesen Vorwurf, dass da über individuelle Leiterfahrungen hinweggegangen wird, nur machen, wenn man sozusagen diese Paradoxie gar nicht mehr wahrnimmt, sondern wenn man so tut, und das suggeriert ja der Begriff vom Jargon der Dialektik, dass es da gar keine Paradoxie mehr gibt, dass die Paradoxie, die ja tatsächlich gerade in der negativen Dialektik auch sprachlich sozusagen in jedem Satz steckt, sozusagen nur ein Mechanismus der Rede ist und darin sich nichts mehr artikuliert. Wenn man das glaubt, kann man tatsächlich von einem Jargon sprechen und von der Loslösung der geschichtsphilosophischen Reflexion von empirischer Erfahrung. Aber wenn man das ernst nimmt, und wenn man ernst nimmt, was für Adorno sehr wichtig war, nicht? Also was eigentlich von Karl Kraus kommt, also die Vorstellung, dass eben sprachliche Artikulation, sprachliche Konfiguration eigentlich Reflexe selbst von leiblicher Erfahrung sind, dann muss man gerade diese sozusagen ständigen Paradoxien in der Sprache auch ernst nehmen als den Versuch, sozusagen das gerade auszudrücken, was sich aber nicht positiv formulieren lässt, sondern sozusagen nur in der Konfiguration der Sprache selbst eben sich artikulieren kann. Das ist genau das, was Adorno dann eben in der ästhetischen Theorie auch Artikulation, Impuls oder Ausdruck nennt. Nicht? Ausdruck ist ja für Adorno nie für den Expressionismus irgendwie unmittelbarer Ausdruck von Leid, sondern gerade eigentlich das Gegenteil, was sehr Vermitteltes, was sozusagen nur in der Arbeit am Material des Ausdrucks überhaupt erst errungen und gewonnen werden kann. Deswegen möchte ich zum Schluss nochmal zwei Punkte, da komme ich auch nochmal zurück auf Georg Kreisler, gegenüberstellen, die mir wichtig zu sein scheinen. Und die begründen, warum eben für Adorno die Reflexion auf ästhetische Erfahrung sozusagen fundamental und vorgängig ist und dass das nichts mit Ästhetizismus oder einem Ausweichen auf eine Sphäre zu tun hat, die da vermeintlich irgendwie noch nicht so korrumpiert ist, sondern dass das gerade der Ort ist, wo diese Paradoxie besonders, also eigentlich nur erscheinen kann. Deswegen sagt er auch, dass Sprache immer ein ästhetisches Moment hat und deswegen sind die Momente, in denen sich das, was hier von Ameri irgendwie angemahnt wird oder wo er meint, dass er darüber hinweggeht, bei Adorno eben in der sprachlichen Artikulation und nicht in irgendwelchen positiven, kodifizierbaren Aussagen zu finden. Das betrifft die Gegenüberstellung des Begriffs des Selbstentwurfs und der Selbstvergessenheit. Der Selbstvergessenheit in der ästhetischen Erfahrung. Das ist jetzt gerade heute in der Jungle World ein wirklich sehr, sehr schöner Nachruf auf Georg Kreisel erschienen von Clemens Nachtmann, der auch so ein bisschen ein Echo ist auf diese Diskussion um den Begriff des Engagements und den Untertitel hat: Er war kein Engagierter, sondern ein Künstler. Und wo in dem Text ein Unterschied gemacht wird zwischen der, wie das Clemens Nachtmann nennt, engagierten Selbstpreisgabe, also sozusagen der Verpflichtung des Selbst auf einen Entwurf, auf ein Konzept, auf irgendeine Substantialität, sozusagen zu der es sich entscheiden muss, und der Selbstvergessenheit in der ästhetischen Erfahrung, die er in Verbindung bringt mit einer Zeile aus dem Lied »Allein wie eine Mutterseele« von Kreisler, in dem es heißt, unter anderem, aber allein wie eine Mutterseele, so mach Revolution, dann ist sie deine, sie leine und stützt dich nicht auf Kampf und Bachchoräle. Sei schwarz, schwarz wie ein Kohlpechrabe, wirf dich wie ein Sperrangel so weit, hab keine Angst, hab Zeit. Und genau das, Angst, ist, und das auch dort, wo es vehement geleugnet wird, irgendwie der verdrängt aller Konzeption von Selbstentwurf, von Entscheidung und so, immer wieder zugrunde liegende Impuls. Da, wo immer wieder verlangt wird, dass man sich entscheiden müsse, allein schon diese ganze Rhetorik der Entscheidung, des sich Entschließens, des sich Entwerfens und so weiter, hat sozusagen schon sprachlich immer die Angst im Rücken, die dadurch natürlich überwunden werden soll, die aber natürlich auch immer wieder perpetuiert wird. Während etwa bei Adorno in dieser Vignette aus dem Minima Moralia, die sur l'eau überschrieben wird, ein Zustand beschrieben wird, als der eigentlich zu erreichende, in dem man sich eigentlich nicht mehr entscheiden muss, in dem sozusagen diese Alternative, entweder mitzumachen oder sich zu entscheiden, suspendiert ist, in dem das überwunden ist. Also es wird eigentlich gerade versucht zu denken, dass Freiheit, menschliche Freiheit zu denken, als etwas, was losgelöst ist von diesem Zwang, sich zu entscheiden. Und genau das, dem steht hier eben in diesen Zeilen, das hab Zeit gegenüber. Und zwar im doppelten Sinn, nicht nur in dem Sinne, dass man sich Zeit nehmen soll, dass man nicht immer nur sich drängen lässt von vom Zwang, zu irgendwas Stellung zu nehmen oder Partei zu ergreifen, sondern auch in dem Sinne, dass man die Zeit auch wirklich hat, also dass sie also im Sinne von erfüllter Zeit. Und das ist eben die Sphäre ästhetischer Erfahrung. Und nicht umsonst wird gerade in dieser Zeile, also der Appell an die Revolution mit Einsamkeitserfahrung eigentlich und mit dieser Sphäre der ästhetischen Erfahrung zusammengebracht und dann mit diesem etwas seltsamen Bild vom Sperrangel, dass man sich so weit werfen soll wie ein Sperrangel, der das ja auch, so kurios das irgendwie erstmal zu sein scheint, sowas beschreibt wie eine Festigkeit bei gleichzeitiger Offenheit. Ne? Also man soll sich so weit werfen, wie es geht. Und dieses sich werfen scheint mir in gewisser Weise ein Gegenbild zu sein zu dem der Emphase des sich Entwerfens im Existenzialismus, nicht, dass man sich nicht entwirft im Blick auf irgendeine Substantialität, die man einholen oder realisieren soll, sondern dass man sich in einem sehr durchaus selbstherrlichen und emphatischen Sinn wegwirft, nicht? Also dass man sich aufgibt. Es geht um Selbstaufgabe, ohne sich selbst preiszugeben, um Selbsttranszendenz, um sich zu verschenken und nicht sich zu irgendwas zu bekennen oder irgendetwas aus sich zu machen oder sich so, also diese ganze, ja auch immer irgendwie etwas kraftmeierische Emphase des Entwurfs, der wird hier eben entgegengehalten, eigentlich fast das Gegenteil, nicht sich auszugeben. Dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, sowas wie Revolution sich überhaupt noch zu denken, dass das eigentlich das Ziel sein müsste. Und er schreibt dann, also Clemens Nachtmann schreibt dann in diesem Text etwas später zu Kreisler, und das trifft auf Adorno auch genauso zu. Das betrifft eben genau auch diese Frage nach dem Stellenwert des Ästhetischen. Es gibt bei ihm keine Themen, die behandelt, keine Thesen, die notdürftig bebildert werden, keine Aussagen, die dem Kunstwerk abgerungen werden können, keine identitätsstiftenden Parolen, mit deren Hilfe Individuen zu Kollektiven verklumpen und sich ihrer selbst versichern dürfen. Und stattdessen gibt es eben, und das zitiert er am Schluss, bei Kreisler immer wieder so diese Nonsenslieder, die also scheinbar sich so in Traditionen von Morgenstern und Ringelnatz in allen möglichen Fantastereien und Sprachspielen verfangen und die aber gerade, was er sehr schön zeigt in diesem Text, sozusagen den eigentlich politischen Anspruch artikulieren, wie etwa das Lied »Der Tag wird kommen«, wo ein Zustand beschrieben wird, der sehr ähnlich ist eigentlich mit dem, ohne dass da irgendein Zusammenhang besteht oder Kreisler sich besonders für Adorno interessiert hätte, der in sur l'eau beschrieben wird, wenn es heißt, der Tag wird kommen, wo die Füchse nicht mehr fauchen und wo die Ochsen ihre Hörner in den Schatten stellen. Auch die Flussgazellen werden nie mehr bellen, sondern Mozart singen oder Debussy. Und nicht, also wo auch die erste Natur ganz anders ist, die Tiere und alles anders ist. An anderer Stelle heißt es, die Bäcker backen Kuchen für den Stoßverkehr und so weiter. Und das scheint mir auf eine ganz andere Weise auf was Ähnliches zu zielen wie diese Szene von sur l'eau, wo es dann eben auch heißt, das ist sozusagen der wünschenswerte Zustand, im Wasser liegen, in die Sonne schauen, ohne nähere Bestimmung, heißt es dann. Ne? Also gerade eben nicht, also ohne nähere Bestimmung. Und dieses etwas kraftmeierische, protzige Pathos des Entwurfs, in dem schwingt sozusagen auch immer schon noch dieser Identitätszwang zur Selbstbestimmung und so mit. Ne? Und das ist ja, das scheint mir überhaupt generell ein großes Missverständnis zu sein, wann immer davon gesprochen wird, von emanzipatorischen Konzepten oder so, dass es da so eine vollkommen unreflektierte, intransparente Emphase von Selbstbestimmung gibt, ohne dass die Leute, die so reden, überhaupt sich noch bewusst machen, dass darin eben dieses Wort Bestimmen steckt. Ne? Also dass darin, wie sublimiert, auch immer eigentlich so ein Moment von Selbstbezwingung und Heteronomie immer mitschwingt. Und das scheint mir einfach, dass auch diese Konzeption des Entwurfs und so weiter nicht ganz los wird. Und demgegenüber geht es bei Adorno eben darum, und das, also gerade diesen Widerspruch, dass man das eigentlich loswerden müsste, dass man eben dazu aber auch genau das immer braucht, ne? Dass man eben die Freiheit nicht erreicht, indem man sich gehen lässt, aber dass sozusagen auch das nie vergessen werden darf, dass es darum ginge, diesen Widerspruch festzuhalten. Und deswegen hält er im Gegensatz zu Sartre den Widerspruch zwischen der Sphäre des Ästhetischen und des Sozialen fest und auch den Widerspruch zwischen der Theoriebildung und der Praxis. Während die Texte von Sartre heute, denke ich, tatsächlich nicht ganz zufällig und nicht einfach nur, weil sie trivialisiert wurden oder missverstanden wurden, sondern durchaus, weil es ein gewisses Bewusstsein dafür auch gibt, wohin das eigentlich geht, irgendwie zur kanonischen Schullektüre gehören, weil man eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, den Leuten schon möglichst früh beibringen möchte, den Vollzug des Allgemeinen, so mitzumachen, dass man es sich selbst vorspiegeln kann als Individuation, also die Exekution des Allgemeinen zu erfahren als Besonderheit an sich selbst. Das ist sozusagen das ist der Grundimpuls des Existenzialismus, deswegen ist der Existenzialismus ja nicht umsonst auch eine Pubertätsphilosophie, nicht? Man liest das in der Schulzeit, man liest das so mit 17, 18, vielleicht noch mit 20 und dann macht man zumindest lange Pause, bis man aus Verzweiflung irgendwie halt wieder darauf zurückgreift. Denn Pubertät ist genau die Phase des refraktären Aufmüpfigseins, nicht sozusagen, wo man beides lernen will, dagegen sein und gleichzeitig sich ins Leben fügen. Und man sollte vielleicht einfach skeptischer gegenüber den Sachen sein, die man in dieser Zeit gut fand. Danke.